Ich glaube, ich kann relativ einfach auch die Sachen erzählen, die auf Bundesebene auch in Berlin stattfinden. Das hat was damit zu tun, so einfach drin lässt sich das ja alles nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir, unser Untersuchungsauftrag in Thüringen beschäftigt sich mit dem Behördenversagen in Thüringen spezifisch und mit der Entstehung der Neonazi-Gruppierungen rund um den Thüringer Heimatschutz in den 90er Jahren und auch danach. Aber da jetzt Sachsen auszuklammern, Berlin auszuklammern, den Bund auszuklammern, würde der Neonazi-Struktur überhaupt nicht gerecht. Also das geht los mit Platt und Anna natürlich, dem nicht nur bundesweiten, sondern internationalen, ursprünglich Neonazi-Musiknetzwerk über Hammerskins, die sowohl in Thüringen als auch in Sachsen als auch in Berlin untereinander vernetzt waren. Und zieht sich dann weiter über die einzelnen Verbindungen der Landesämter für Verfassungsschutz als auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und von daher muss man sozusagen, auch wenn der Untersuchungsauftrag in Thüringen sehr spezifisch ausgerichtet ist, muss man sich auch zudem logischerweise informieren, was in anderen Bundesländern passiert. Und insofern bin ich zumindest in Teilen auch in der Lage, über das zu erzählen, was in Berlin stattfindet. Und da ist ja das Letzte, was letzte Woche herausgekommen ist, dass Thomas Starke oder Thomas S., so wird er in der Zeitung überall genannt, aber ich bin für Klarnamen, nicht nur im Bereich Verfassungsschutz, dass er über mindestens 10 Jahre eine V-Person, also eine Vertrauensperson des Berliner Landeskriminalamtes war. Das Verrückte ist, dass Thomas Starke bereits 98 bei der Durchsuchung von Mundlos Garage auf der Telefonliste auftaucht. Und nicht er als einziger, sondern noch weitere Sachsen. Das heißt, man hätte schon damals einen konkreten Bezug nach Sachsen haben können. Und wenn man dann noch die Personen, die auf dieser Telefonliste standen, politisch zugeordnet hätte, hätte man sehr schnell erkannt, dass das Ganze in den Platt- und Anna-Bereich hineingeht. Thomas Starke berichtet dem Landesamt, dem Landeskriminalamt Berlin. Deswegen, so jedenfalls unsere Theorie, weil Berlin Hauptführer sozusagen im Lanzer-Verfahren ist. Das Lanzer-Verfahren richtet sich gegen die Musikgruppe. Wer die jetzt nicht kennt, die sind dann 2004 oder 2005, sind die als terroristische Vereinigung eingestuft worden. Der Sänger von ihnen ist für mehrere Jahre ins Gefängnis gegangen. Und Thomas Starke ist derjenige, der sowohl die CDs mitvertreibt, als auch im Platt- und Anna-Bereich ja, für den Bekanntheitsgrad zumindest von Lanzer mitsorgt. Verrückt ist es deswegen, weil Thomas Starke im Lanzer-Prozess 2001 offiziell erklärt, dass er ausgestiegen wäre aus der rechten Szene und dafür auch mit seinen ehemaligen politischen Kumpanen Ärger bekommt, bis dahin, dass er zusammengeschlagen wird von denen. Und da fragen wir uns zumindest, wie kann er 10 Jahre länger Vertrauensperson des Berliner Landeskriminalamtes sein? Und wenn ja, was berichtet er denn, wenn er angeblich aus dieser Szene ausgestiegen ist? Aber zurück zu dem Thomas Starke, wo er ursprünglich herkommt. Der ist nämlich der sächsische Sektionsleiter für Platt und Anne. Das ist in Thüringen Marcel Degner und da sind wir auch schon bei einer höchstwahrscheinlich neuen, halbwegs neuen Information. Marcel Degner alias Riese alias Hagel war V-Mann des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz und war der Thüringer Sektionsleiter für Platt und Anna. Er war von 97 bis 99 Gewährsperson. Das heißt, er bekommt schon Geld, er liefert schon Informationen, aber er hat noch keinen Arbeitsvertrag mit dem Verfassungsschutz unterzeichnet. Das macht er dann 99 und wird er bis 2000 bleiben. Bis 2000 deswegen, weil Degner dann einer derjenigen ist, der gegen das Verbot von Platt und Anna klagt. Und da sagt dann sogar das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, das geht uns zu weit, wenn du das machst. Verrückt ist, alle Treffberichte von Marcel Degner fehlen. Marcel Degner ist eine Top-Quelle in Thüringen. Natürlich, wenn man so eine der Führungspersonen sozusagen als Berichterstatter hat und das, was man so aus den rekonstruierten Informationen noch zusammenbekommt, geht es sehr detailliert. Sowohl Namen als auch Treffpunkte, Konzerte, die stattfinden und. Fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass die Treffberichte verschwunden sind? Treffberichte sind immer ja, so ein Formblatt mehr oder weniger, was ein Verfassungsschützer zum Treffen mit seinem V-Mann mitnimmt. Oben steht der Name drauf, das Datum, der Treffort, dann inwieweit die Observation, inwieweit das Treffen observiert wurde oder nicht. Dann kurz der Inhalt des Gespräches, inwieweit Informationen in Form von Flyern, in Form von CDs oder übergeben wurden. was an Spesen dabei gezahlt wurde, also wie viel Geld hat das Essen und das Trinken gekostet und dann welche Summe ist für die überlieferten Informationen an den jeweiligen V-Mann geflossen. Die sind alle nicht mehr vorhanden. Degner wird bis mindestens 2003 in Nachsorgetreffen weiter betreut und wir vermuten mittlerweile, dass NSU eben nicht nur ein Trio ist, sondern dass NSU eine Unterstützung hat, die sehr weit in die Platt- und Anna-Kreise hineinreicht. Dafür sprechen weitere Faktoren. Thomas Starke ist einer derjenigen, der den Dreien beim Untertauchen in Sachsen mithilft, sie dabei mit unterstützt. Weitere Person, die damit ins Spiel kommt, ist die Frau Pohl und ihr Mann. Das sind die Betreiber des Sonnentanz. Das ist so ein, ja, wie nennt man das, so ein Nazi-Schuppen, in dem man CDs, Kleidung, T-Shirts und bekommt. Ebenfalls damit hineingehört Jan Werner. Jan Werner ist derjenige, der die Lanzer die CDs herstellt. Jan Werner ist auch derjenige, der schon im Schäferbericht, der Schäferbericht wurde ja in Thüringen von einer externen Expertenkommission sozusagen erstellt zum Versagen. Da wird Jan Werner erstmalig erwähnt und da wird erwähnt, dass Jan Werner versucht hat, Waffen bzw. ähnliche Materialien für die drei zu besorgen. Das versucht Jan Werner nicht irgendwo, sondern das versucht Jan Werner bei Carsten Czepanski alias Piato. Das war ein V-Mann des Brandenburger Innenministeriums, der über die bundesweite Neonazi-Szene berichtet hat. Piato hat Anfang der 90er Jahre den Ku Klux Klan gegründet hier in Deutschland. Dann gab es ein 129a-Verfahren, also terroristische Vereinigung. Dann ist Piato aufgrund eines versuchten Mordes an einem Nigerianer ins Gefängnis gekommen und ist von dort aus von Brandenburg als V-Mann angeworben worden und wurde bis zu seiner versehentlichen Enttarnung durch, ich glaube, Berliner oder Brandenburger Polizeibehörden als eine Top-Quelle des Brandenburger Verfassungsschutzes geführt und lebt heute mit einer Tarnidentität irgendwo in Deutschland. Ich hoffe ja, dass der Bundesuntersuchungsausschuss den mal vorlädt, weil, wie gesagt, über ihn wurde versucht, die Waffen zu beschaffen. Verrückt sind die ganzen Sachen noch mal mehr, wenn man sich jetzt wieder die Telefonliste von Mundlos anschaut, die in seiner Garage gefunden wurden, denn ich glaube, bis auf zwei Namen, die ich bisher genannt habe, tauchen alle diese Namen auf dieser Telefonliste auf. Die Thüringer erklären heute, also das Thüringer Landeskriminalamt, was ja damals hauptverantwortlich die Ermittlung führte, dass sie das nicht ernst genommen hätten und dass sie die Verbindungen nicht entdeckt hätten. Das war für sie einfach eine Telefonliste, so wie sie jeder bei sich zu Hause rumliegen hat. Auf dieser Liste stehen neben Marcel Degner, neben Thomas Starke, neben Thomas Richter, der im Ku Klux Klan war in Sachsen-Anhalt, einer der führenden Neonazis übrigens bis heute, stehen verrückterweise auch sehr viele Bayern drauf, unter denen Matthias Fischer aus Nürnberg. Insgesamt sind es, glaube ich, 3 oder 4 Nürnberger Nummern, die sich auf dieser Telefonliste finden. Wir haben da noch keine endgültigen Erklärungen, aber es ist schon merkwürdig, dass in allen Städten, in denen Morde stattgefunden haben, bis auf Heidelberg, finden sich Telefonnummern auf dieser Telefonliste. Und irgendeine Logik muss es ja geben, warum gerade in Nürnberg, warum gerade in Köln ein Sprengstoffanschlag passiert oder. Sind zumindest einige Indizien. Eine zweite, höchstwahrscheinlich nicht so sehr bekannte Information ist, dass im Ku Klux Klan definitiv mehr als 2 Polizisten waren. Ein Polizist, das ist ja, glaube ich, schon durch die Presse gegangen, war in der Einheit von Michelle Kiesewetter mit drin, die junge Polizistin aus Thüringen, die in Heidelberg ermordet wurde. Und Baden-Württemberg gesteht offiziell ein, dass es 2 Polizisten im Ku Klux Klan gab. Es gibt aber mehr. Das lassen zumindest die Akten, die wir in Thüringen lesen können, bisher ohne einen Zweifel ja, zu, sozusagen. Oder kann man das herauslesen? Ebenso neu in Bezug auf den Ku Klux Klan ist es, dass das eine ist sozusagen das offizielle Gremium Ku Klux Klan, wie man sich vorstellt mit den weißen Mützen und mit den sogenannten Kreuzerleuchtungszeremonien. Und das andere sind die Kreuzverbrennungen. Zumindest ich ordne die Kreuzverbrennungen in den ideologischen Hintergrund vom Ku Klux Klan ein, auch wenn diejenigen, die es machen, nicht zwangsläufig Mitglieder sein müssen. Und es gibt in Jena eine Kreuzverbrennung, an der Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Ralf Wohleben, André Kapke, und ja, letztendlich der komplette Thüringer Heimatschutz teilnehmen. Und wer noch teilnimmt, ist der Leiter des Jugendzentrums Winzerclub. Das ist das Jugendzentrum, in dem Mundlos, Böhnhardt, Schäpe, aber auch ihr komplettes Umfeld, also die Anti-Antifa bzw. Nationaler Widerstand Jena und später dann der Thüringer Heimatschutz sozialisiert wurden und in dem sie groß geworden sind und ihren Freiraum hatten, um Konzerte durchzuführen, sich zu treffen und ähnliches mehr. Ja, ja. Wenn es Verständnisfragen zwischendurch sind, dann lieber zwischendurch. Ich würde nicht sagen, dass die zusammengehören. Also das kann man natürlich, die verkleiden sich und so weiter und so fort, aber es steckt eine andere Ideologie dahinter sozusagen. Ich würde es nicht in eine Linie bringen. Das Letzte, weil ich ja zumindest jetzt vielleicht noch nicht so lange und so viel erzählen soll. Mittlerweile tauchen die ganzen V-Leute aus dem NSU-Unterstützerumfeld in den einzelnen Landesämtern auf oder eben hier in Berlin im Landeskriminalamt. Wir in Thüringen halten es nicht für ausgeschlossen, anders kann und darf ich das nicht formulieren, weil gewisse Akten eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe haben. Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass es ebenso auf Bundesebene einen V-Mann gibt, also vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der im NSU-Unterstützerumfeld zugerechnet werden kann. Und was es schwierig macht, ist, dass wir in Thüringen andere Akten vorliegen haben als der Bundesuntersuchungsausschuss, andere Akten vorliegen haben als der sächsische Untersuchungsausschuss. Und wir sind alle gespannt, was der bayerische Untersuchungsausschuss jetzt für Akten vorgelegt bekommen wird. Da zieren sich die Landesämter, da sperren sich die Landesämter und die Informationspolitik seitens der Behörden ist nicht das, was man transparent nennt, aber zumindest, ich kann das für Martina Renner, meine Kollegin und mich sagen, wir haben von den Behörden auch nicht wirklich viel Transparenz erwartet und verlassen uns in weiten Teilen mehr auf die Rechercheergebnisse, die von Antifa-Gruppen aus den 90er Jahren stammen und setzen die mit Informationen aus den Akten zusammen. So viel erstmal zu den Neuigkeiten. Ja.